zwar nicht immer einfach, doch war es uns egal. In dieser schwierigen Zeit, so mancher Tag war eine Qual. Doch wir wussten, dass die Erlösung kommt, und wir wussten, sie kommt bald. Auch hörten wir unsere Feinde schreien, hatten wir noch einen Halt. Es war das Vaterland, der Glaube daran war stark. Aufrecht und mutig schritten wir weiter Tag für Tag. Und der Vater sagte zu seinem Sohn, unser Volk ist 1000 Jahre alt. Und wir werden uns niemals ergeben, denn unsere Zeit, sie kommt bald. Sie kommt bald. Geschichte richtet heute über unser Ideal. Wir werden gejagt und verstoßen und allen ist es egal. Ihre blinde Wut zeugt ihren Hass und ihre Gewalt. Doch werden wir uns niemals ergeben, denn wir haben noch einen Halt. Es ist das Vaterland, der Glaube daran ist stark. Aufrecht und mutig schreiten wir weiter Tag für Tag. Und der Vater sagt zu seinem Sohn, unser Volk ist 1000 Jahre alt. Und wir werden uns niemals ergeben, denn unsere Zeit, sie kommt bald. Sie kommen bald. Schreitet weiter, wir gehen gemeinsam voran. Wir glauben an eine bessere Zukunft, in der jeder seine Meinung sagen kann. Mit vollem Stolz, Mut und viel Kraft schaffen wir es bald. Denn auf eines können wir uns verlassen, es gibt uns neuen Halt. Es ist das Vaterland, der Glaube daran ist stark. Aufrecht und mutig schreiten wir weiter Tag für Tag. Und der Vater sagt zu seinem Sohn, unser Volk ist 1000 Jahre alt. Und wir werden uns niemals ergeben, denn unsere Zeit, sie kommt bald. Sie kommen bald, sie kommen bald, sie kommen bald, sie kommen bald, sie kommen bald, sie kommen bald, sie kommen bald, sie kommen bald.